Professor Herfried Münkler, hat Sie als Politikwissenschaftler die Nachricht elektrisiert, dass der Westberliner Polizeibeamte Karl-Heinz Kurras, der am 2. Juni, also morgen vor 42 Jahren, den Studenten Benno Ohnesorg erschoss, ein Stasi-Spitzel war? Überrascht schon. Elektrisiert, das wäre zu viel gesagt. Auch die anschließende Aufregung darüber, man müsse vielleicht doch die Geschichte der Bundesrepublik oder zumindest die der APO umschreiben, auch das hat mich eigentlich nicht wirklich überzeugen können. Dass dieser Mann ein Ordnungsfanatiker war, von einer ausgeprägten Herzlosigkeit und Gefühlskälte, das war ja eigentlich vorher schon klar, das wusste man. Und dass die DDR eigentlich als Kollektiv über diese Eigenschaften auch verfügte, das wusste man auch. Also es ist zwar überraschend, dass Kurras das war, nachdem er sich so lange als Antikommunist gegeben hat, aber wenn man die wesentlichen Merkmale beider, der Person und des Regimes, nebeneinander hält, ist es eigentlich dann auch so überraschend wieder nicht. Wir sind da jetzt beide in der komfortablen Lage, auf anderthalb Wochen erregter Debatten in den Feuilletons und auf den politischen Seiten der Zeitungen zurückblicken zu können. Ja. Und bei so manchen Meinungsäußerungen hatte man das Gefühl, es werden wieder Schützengräben bezogen. Insofern, dass man um die Deutungshoheit der Ereignisse rund um 1967, 68 ringt. Könnte es vielleicht sein, dass es also im Kern jetzt im Moment bei diesen Debatten, die zwar jetzt abflauen, aber doch recht heiß waren, gar nicht um Kurras ging oder geht, sondern dass das fast nur ein Auslöser ist für Grundsätzlicheres? Das spielt sicher eine Rolle. Also wenn so etwas bekannt wird, was man nicht wusste und was doch einen gewissen Überraschungseffekt darstellt, dann sind das ja immer auch Gelegenheiten für so etwas wie Geschichtsrevisionismus. Und dass in diesem Zusammenhang doch vielleicht auch Teile der damaligen Berliner politischen Elite sich unangenehm berührt fühlen und umgekehrt auch eine Reihe von an der APO Beteiligten hinterher ihre Biografie vielleicht ein bisschen zurechtrücken können, das ist naheliegend gewesen und das hat man ja auch mit einiger Intensität beobachten können. Jetzt hängen Sie das aber ein bisschen tief, finde ich, was die Deutungshoheit der Ereignisse angeht. Also wenn ich mich jetzt zurückerinnere, in den letzten Jahren hat es immer mal wieder erregte Debatten gegeben. Kaum kommt irgendein Jahrestag oder was auch immer, was rund um 68 ist, und schon prallen die Gegensätze schon wieder aufeinander. Also der Politikwissenschaftler Wolfgang Kraushaar schrieb dieser Tage, dass es bei der derzeitigen Debatte um die Fortsetzung eines seit Jahren anhaltenden Kulturkampfes um Rolle und Stellung von 68 ginge. Ist Ihnen das jetzt zu gewaltig? Viel zu gewaltig, aber das kann man ja auch leicht erklären, denn Wolfgang Kraushaar ist seit 10, 15 Jahren damit beschäftigt, genau diese Etappe in der Geschichte der Bundesrepublik intellektuell zu bewirtschaften. Und das macht er sicherlich mit großem Geschick und versteht es auch immer wieder, neues Interesse für diese Phase zu entfachen. Das ist also auch ein bisschen, wenn ich das mal so sagen darf, Marketingstrategie dabei. Der 2. Juni 1967 gilt als Schlüsseldatum für die Radikalisierung der damaligen politischen Verhältnisse bis hin zum Terrorismus, als Abspaltung von der Studentenbewegung, also Stichwort RAF und Bewegung 2. Juni. Ist das eigentlich gerechtfertigt? Also wenn man das so fokussiert, dann bekommt natürlich die Stasi- und SED-Mitgliedschaft von Karl-Heinz Kurras ein enormes Gewicht. In dem Sinne, wäre das damals herausgekommen, hätte diese Radikalisierung auf Seiten der Studenten gar nicht stattgefunden. Also alles dreht sich um dieses Schlüsseldatum. Und genau das glaube ich nicht. Denn eigentlich war ja der Aufmerksamkeitsfokus der Studentenbewegung in sehr viel stärkerem Maße auf die Dritte Welt gerichtet. Das begann mit dem Vietnamkrieg, der relativ viel emotionale Energie zu Recht gebunden hat und die Empörung darüber, was die USA hier getrieben haben. In mancher Hinsicht mag da natürlich auch noch eine Rolle gespielt haben, dass man nunmehr amerikanische Flächenbombardements kritisieren konnte, was man im zurückliegenden deutschen Fall, jedenfalls wenn man sich politisch links positioniert hat, so ohne weiteres nicht konnte. Okay, das ist das eine. Dann natürlich und im unmittelbaren Vorfeld des 2. Juni das Schah-Regime in Persien Und ich glaube, für die Frage der Entwicklung dann von Gewaltstrategien, aber auch Gewaltfantasien von zentraler Bedeutung Lateinamerika und hier insbesondere Fidel Castro und insbesondere Che Guevara. Also die waren hinsichtlich der Problemwahrnehmung, aber auch dem Herumspielen ernsterer und spielerischer Art mit Möglichkeiten des Reagierens und des Veränderns sehr viel bedeutsamer. Und als dann diese kleinere terroristische Gruppierung sich Bewegung 2. Juni genannt hat, im Unterschied zu jener Gruppe, die sich Rote Armee-Fraktion genannt hat, dann hat sie das natürlich auch mit Blick auf eine Publikationsstrategie getan, weil sie gesagt hat, jedes Mal, wenn die in irgendeiner Weise uns erwähnen müssen, werden sie erklären müssen, was am 2. Juni passiert ist. Und auf diese Weise halten wir das in der Erinnerung. Aber das heißt ja zunächst mal nur, dass man einen medialen Coup gelandet hatte und nicht, dass das tatsächlich eine Ursache ist. Sie haben jetzt mehr so internationale Konfliktherde genannt. Man kann natürlich auch auf die innerstaatliche Situation eingehen. Und da geben Sie am Schluss Ihres neuen Buches, Die Deutschen und ihre Mythen, einen wichtigen Hinweis. Da nennen Sie nämlich die Notstandsgesetze, die am 30. Mai 1968 von der damaligen Großen Koalition verabschiedet wurden. Sie wenden das an dieser Stelle, wo Sie das beschreiben, eher ins Positive, indem Sie schreiben, diese Debatten um die Notstandsgesetze hätten eine intensive Auseinandersetzung mit der Verfassung und letztendlich eine Identifizierung mit ihr befördert. Das ist ganz sicher richtig. Aber dem vorausgegangen waren ja heftige Unruhen und Proteste gegen die befürchtete Einschränkung der Bürgerrechte. Also kurz und gut, es existierte ja Ende der 60er Jahre oder in den 60er Jahren schon gewaltig viel Sprengstoff für Unruhen. Und die wurden ja auch so beantwortet. Es ist völlig richtig, dass es neben dieser dritte Weltkomponente noch eine innerdeutsche Auseinandersetzung gegeben hat. Nämlich um die Frage, inwieweit die Verfassung ausgestattet werden soll mit Bestimmungen für exzeptionelle Situationen, also für den Ausnahmefall, den Notstand. Und nicht nur ein Teil der politischen Linken, die also dann hinterher die APO gebildet haben, sondern bis weit ins bürgerlich-liberale Lager hinein war man hier in großer Besorgnis, dass mit der Einfügung von ein paar zusätzlichen Artikeln so etwas wie eine Tür geöffnet wird und dass damit verfassungstechnische Konstellationen da sind, die in der Weimarer Republik ja nicht eigentlich zu deren Ende, sondern zu der Politik der Notverordnungen und der Minderheitenregierung von 1930 bis 1933 geführt hat. Also man sah sich gewissermaßen in der Rolle des Verteidigers der Verfassung. Und das ist, sagen wir mal, für die Geschichte der Bundesrepublik von einiger Bedeutsamkeit gewesen, weil am 23. Mai 1949, als die Verfassung erlassen wurde oder beziehungsweise in Kraft getreten ist, da war das ja kein Vorgang, an dem das Volk beteiligt war, sondern das hat der Parlamentarische Rat halt gemacht. Und das Volk hat das mit Erstaunen oder Freude oder wie auch immer zur Kenntnis genommen. Jetzt, gleichsam fast 20 Jahre später, findet so etwas wie ein Kampf um die Verfassung statt. Vielleicht gar nicht an einer zentralen Frage, denn es hat sich ja danach herausgestellt, mit den Notstandsgesetzen ist das Grundgesetz nicht entwertet, aufgehoben, durchlöchert oder was auch immer geworden. Aber es fand so etwas wie ein emotionales Bonding, ein Umkämpftsein der Verfassung statt. Und das, glaube ich, das hat der Bundesrepublik gut getan. Und das hat die Verfassung respektive das Grundgesetz in das Bewusstsein von breiten Teilen der Bevölkerung gebracht als etwas Wertvolles. Das stimmt schon. Aber es fällt doch auf, dass diese damaligen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, die ja stattgefunden hatten, und Sie sagten es eben ganz richtig, es waren ja nicht nur irgendwelche Studentenproteste, sondern es ging auch ins bürgerliche Lager hinein, dass es heute sehr verkürzt diskutiert wird. Ist dieser Mythos um 68, sage ich mal so, immer noch zu heiß, um mit Ihren eigenen Worten zu reden, was Sie ja auch in diesem Buch verwenden, ja, dass man so etwas nicht mit einbezieht, dass man es immer so auf Daten verkürzt, auf einen Schuss, auf eine bestimmte Person oder verschiedene Agitatoren der damaligen Zeit? Ich möchte mal so sagen, also gewissermaßen die Verdichtung der Jahre 1967, 68 und auch noch ein bisschen 69 zu einer mythischen Erzählung funktioniert natürlich darüber, dass bestimmte Ereignisse besonders herausgehoben werden, die dann also auch über Bildmaterial für entsprechende Fernsehsendungen geeignet sind. Es wird also verdichtet, das Ganze, um wenige Personen, Dutschke, Cohn-Bendit, auch ohne Sarg und natürlich den unseligen Kuras, auf der einen Seite und ein paar Ereignisse auf der anderen. Da ist dann Ostern 1968 nach dem Attentat auf Rudi Dutschke noch dazu zu fügen. Und dabei gerinnt natürlich das, was vorher die ganze Breite der Ereignisse und ihre Vielfältigkeit und teilweise auch politische Uneindeutigkeit dargestellt hat, zu etwas, was eine Eindeutigkeit hat, wie sie im Augenblick des Geschehens so nie gehabt hat. Und dann kommt natürlich danach noch die Bader-Meinhof-Gruppe bzw. RAF dazu. Und relativ viel von 1968 wird also dann aus der Zeit von 1972 bis 1977 gedeutet, so als sei das gewissermaßen der Fluchtpunkt oder gewissermaßen der Ausguss des Trichters gewesen. So funktionieren im Prinzip politische Mythen. Aber wenn ein Mythos erkennbar noch heiß ist, warum haben Sie dann zum Beispiel in Ihrem eigenen Buch, Die Deutschen und ihre Mythen, dieses Thema vernachlässigt? Also ich selber würde nicht sagen, dass ich ihn vernachlässigt habe. Ich habe das an ein paar Punkten angesprochen, etwa in der Frage des ans Herz Nehmens des Grundgesetzes. Aber ich habe eben gewissermaßen nicht diese zentrale Bedeutung beigemessen, wie man ihm vielleicht in bestimmten Konstellationen das jetzt vielleicht sehen könnte. Und ich glaube, das hat Gründe, denn 1968 ist in ganz hohem Maße die Erzählung, auch die Abgrenzungserzählung einer bestimmten Generation. Derer, die damals zwischen 20 und 25 Jahren, vielleicht auch 28 Jahren gewesen sind, für die 68 gewissermaßen die Gegenmarkierung gegen die andere Generation ist, die zu diesem Zeitpunkt noch so furchtbar bestimmend und dominierend ist, nämlich die Kriegsgeneration. Also von denjenigen, die längere Zeit aktiven Kriegsdienst getan haben, bis hin zu den Flakhelfern. Und dagegen markiert man sich jetzt gewissermaßen als etwas Eigenständiges, als etwas Neues. Aber das wandert gewissermaßen mit dieser Generation durch die bundesrepublikanische Geschichte hindurch und wird sie irgendwann auch wieder mit dieser Generation verlassen. Und deswegen habe ich gedacht, naja, das ist ungefähr so wie die Teilnehmer an der Schlacht von Sedan oder von mir aus an der Völkerschlacht von Leipzig. Also gewissermaßen eine Form von etwas aufgemotzter Frontberichterstattung mit den entsprechenden Heldentaten. Und da wollte ich als jemand, der sozusagen von ferne, ich war damals 16, das mitbekommen und auch ein bisschen mitgemacht hat, nicht so dramatisieren. Also jedenfalls, wenn es um die Deutschen und ihre Mythen über zwei Jahrhunderte geht, dann muss man das auch etwas gewichten. Und ich habe das vielleicht etwas weniger gewichtet, als andere das getan hätten und sie das vermutlich wünschen. Aber ich denke, man sollte sagen, es ist der Mythos einer Generation, der letzte, der in dieser Weise so gewissermaßen mit Kampf aufgefüllt ist. Denn die nächste Generationenbenennung ist ja schon die nach einem Konsumgut, also Generation Golf. Ja, ist richtig. Vielleicht noch ein kleines Anhängsel. Wenn Sie natürlich Ludwig Erhard als Mythos bezeichnen, dann könnte man auch Rudi Dutschke als Mythos bezeichnen. Deswegen meinte ich das jetzt gerade mit der Gewichtung. Ich sehe da nicht den Unterschied. Ja. Nein, das ist sicher so. Aber da würde ich dann auch sagen, dann müssen wir uns ausführlicher über Che Guevara unterhalten und dessen Mythos. Die Einholung des Märtyrers in anderer Form, also der nicht widerstandslos ans Kreuz geht und dort zum Blutzeugen eines Gottes wird, sondern des bewaffneten Prophetes. Und gewissermaßen dieses Konzept von Landguerilla in seiner bereits in Lateinamerika stattgehabten Transformation in die brasilianische Stadtguerilla. Das ist etwas, was, glaube ich, in den Köpfen von vielen dann eine Form von Männlichkeitsfantasien, Stärkevorstellungen, Revolutionsmythen hervorgebracht hat, die relativ lange fortgewirkt haben, bis dann, als die Nelkenrevolution in Portugal war und man dort gewissermaßen als politischer Entwicklungshelfer hingegangen ist. Ich glaube, das in der Tat spielt hier sehr herein. Das ist gewissermaßen aber ein anderer Mythos von ferne, während also, sagen wir mal, das spießige Kleinbürgertum auf die Teutonengrills an der Adria und am Tyrrhenischen Meer geht, setzen diejenigen, die etwas jünger sind, auf das Außereuropäische und das Hereinbrechen des Exotischen in unsere kleine, langweilig gewordene Welt. Der Historiker Götz Ali schrieb jetzt in der Zeit das überraschende Auffinden der Kurassakte in der Birtler-Behörde, also der Bundesbehörde für die Stasi-Unterlagen, fördere die Historisierung der 68er-Revolte. Was sagen Sie dazu? Ist das richtig? Fördert das das? Ja, ich glaube, dass der Ali da den entscheidenden Punkt getroffen hat, nämlich in diesem Augenblick wird so etwas wie unendliche Distanz sichtbar. Also die Leute, die den Kuras bezahlt haben und der Staat, der dahinter gestanden hat, der ist jetzt bald 20 Jahre weg. Sodass also hier plötzlich weniger die Verbindungslinien als die Zäsuren sichtbar werden. Und die Bilder, die jetzt von Kuras in der Presse herumgereicht werden, wie er also da mit einem Berliner Schultheißbier sitzt und irgendwie in sein Brötchen beißt, die zeigen einen alten, an der Grenze zur Demenz und zur Debilität stehenden Mann, der also gar nicht mehr so gewissermaßen die faschistische Bedrohung darstellt, sondern eigentlich halt dieses ausgesprochen kleinbürgerlich spießige, herzlose, auch dumme. Und im Nachhinein wird sichtbar, na sagen wir mal, in welcher Weise die 68er zur inneren Liberalisierung und zur Modernisierung der Bundesrepublik beigetragen haben. Also es wird gewissermaßen der funktionale Effekt sichtbar, der aber gar nichts mit den Intentionen der Akteure, die ja irgendwie ja doch gewisse sozialistische Anstriche gehabt haben, zu tun haben. Ich bin jetzt mal ein bisschen störrisch und spreche jetzt nicht von Historisierung, sondern immer noch die ganze Zeit, dass ich störrisch bin. Immer sind, noch ja? Vom Mythos der Studentenbewegung. Ja. Und würde mal sagen, dass ein Mythos ja immer noch weiter wirkt, wenn er heiß ist. Er wird immer noch weiter erzählt und umerzählt und ist dann nach wie vor wirksam, wenn auch über ihn auch gestritten werden kann. Aber das setzt natürlich voraus, dass immer noch Material da ist, worüber gestritten werden kann. Jetzt haben wir nun diesen Fall Kuras gehabt, aber vielleicht gibt es auch noch andere blinde Flecken in dieser Geschichte, die vielleicht noch zu entdecken wären. Darüber ist ja jetzt auch verschiedentlich geschrieben worden. Zum Beispiel, dass jetzt also noch nicht unbedingt alles aufgearbeitet worden ist, was zum Beispiel Verfassungsschutzagenten des Bundesnachrichtendienstes angeht, die damals unter die rebellierenden Studenten gemischt wurden. Also dieses Stichwort Peter Urbach, der Waffen in den Untergrund geschleust haben soll und dann später außer Landes gebracht wurde. Hart auch unter diesen Gesichtspunkten die Geschichte um den 2. Juni 67 und auch um die terroristische Bewegung 2. Juni, wenn man das jetzt mit einbezieht, denn diese Bewegung hat sich darauf berufen, auch sozusagen ihrer Weitererzählung. Sehen Sie da noch etwas, was auch Sprengstoff bergen könnte? Also vermutlich müsste man aber dann doch das, was in der Bewegung 2. Juni und der Roten Armee-Fraktion seinen Niederschlag findet, abtrennend von der Formierung der breiten Front der Studentenbewegungen außerparlamentarischen Opposition. Und in der Tat, das ist eine Frage im weiteren Sinne der historischen Erforschung und auch eine Aufforderung an die Rechercheure, da noch einmal nachzufassen, in welcher Weise in der Gestalt von Agent Provocateur hier etwas eskaliert und zugespitzt worden ist, was aus sich selbst heraus gar nicht in diese Richtung gegangen wäre, also bei Urbach etwa das Verfügbarmachen von Waffen oder aber umgekehrt die logistischen Unterstützungsleistungen, die die DDR, sprich das Ministerium für Staatssicherheit, zu unterschiedlichen Zeitpunkten, aber doch mit einer großen Kontinuität, den zwei respektive drei rote Zellen, müsste man dazu noch dazu zählen, terroristischen Gruppierungen in der Bundesrepublik geleistet hat. Das ist teilweise nach 89 mal hochgekommen. Dann hat man einen Blick drauf geworfen, hat festgestellt, aha, Frau Albrecht ist also dort gelandet und war also in der DDR Lehrerin. Ein paar sind dann auch verurteilt worden. Und dann ist das aber auch wieder verschwunden, weil die aktuellen Probleme einfach größer waren und mehr Aufmerksamkeit gebunden haben. Also was weiß ich, der ökonomische Zusammenbruch der neuen Bundesländer und so weiter. Jetzt mit dem entsprechenden Abstand kann man das in Augenschein nehmen. Und da muss man unterscheiden, was gewissermaßen zeithistorische Analyse ist. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Aufwärmen halt von Erinnerungen von Leuten, die inzwischen, naja, wenn die in irgendeiner Weise damals dabei gewesen sind und was gemacht haben, dann sind die ja über 60. Das heißt, sie sind ins Pensionsalter gekommen. Naja, aber für die historische Aufarbeitung wäre es von Wichtigkeit und diese Akten werden nach wie vor nicht freigegeben. Ja, Sie haben völlig recht. Also was die historische Aufarbeitung anbetrifft, das ist ein wichtiger Vorgang und die Bundesrepublik ist in dieser Frage als fortbestehender Staat sehr besorgt um ihre Geheimnisse. Das kann man so und so sehen. Da kann man gewissermaßen sagen, es ist das Staatsgeheimnis und der Staat hält in seiner klassischen Tradition gegenüber seinen Bürgern bestimmte Informationen unter Verschluss. Und andererseits kann man natürlich sagen, es ist der Schutz der Privatsphäre, also sozusagen, er garantiert Liberalität. Das ist schwierig auseinanderzuhalten. Solange man keine Person konkret im Auge hat, ist es das Staatsgeheimnis. Aber in dem Augenblick, wo irgendeiner ins Visier gerät und dann namentlich genannt wird, ist es die Privatsphäre. Schlagen wir noch einmal den Bogen zurück. Der Marek Dutschke, das ist der Sohn Rudi Dutschkes, Er äußerte sich dahingehend, dass die Ereignisse vom 2. Juni 1967 eine Initialzündung gewesen seien zur Modernisierung Westdeutschlands. Mhm. Also egal, ob Karl-Heinz Kuras nun als Stasi-Spitzel schoss oder als Mitglied der Berliner politischen Polizei, das sei nicht so entscheidend gewesen, sondern dieser Schub. Würden Sie dem so zustimmen? Dem würde ich zustimmen. Das war eine der wirklich intelligenten und scharfsichtigen Äußerungen hierzu. In der Tat hat die Studentenbewegung über einen Zeitraum von 2-3 Jahren gewissermaßen den Mief, der auf dem Land lagerte und der sich teilweise in der Adenauerzeit, aber teilweise auch noch aus vorherigen Zeiten dort gehalten hatte, weggeblasen von lebenspraktischen Fragen wie der Erprobung neuer und anderer Formen des Zusammenlebens bis hin zur Modernisierung von den Rechtsstrukturen, also etwa homosexuellen Paragraf und derlei mehr. Und schließlich gipfelnd, das war nicht die Absicht dieser Leute, aber das gehörte auch dazu, Willy Brandts mehr Demokratie wagen. Also es ist gleichsam hier die Bundesrepublik in einer Weise modernisiert und, wenn Sie so wollen, auch verwestlicht worden, dass es eine wahre Freude war. Und da muss man dann schon auch noch dazu denken, den Pariser Mai, also die Korrespondenz wieder hier mit den französischen Verhältnissen, die ja gleichsam eine ganz andere Kontinuitätslinie aufruft, nämlich, dass die Franzosen etwas anfangen und in Deutschland kommt dann hinterher auch noch was. In diesem Fall haben die Deutschen damit angefangen und der Pariser Mai ist nach den Vorgängen, die in Deutschland gewissermaßen das Startsignal der Veränderung gegeben haben. Also haben wir mal die Rolle des gallischen Hahns, der früh in der Morgenfrühe kräht, gespielt.